doch immer, der Klügere gibt nach. Aber wenn die Klügeren immer nachgeben, heißt das dann nicht, dass die Dümmeren die Welt regieren? Nee, kann ja nicht sein. Kann ja überhaupt nicht der Realität entsprechen. Fritz. Und das hört man. Nummer 272, Chido Fistafilli. Hallo und herzlich willkommen zum 272. Kompott, den ich am heutigen, naja, so ein bisschen, ganz leichtes bisschen nieseligem, als der Regen da war, bin ich gefahren, Freitag, dem 8. Juli 2011 aufgenommen habe. It is 12:18. Und noch gute 5 Stunden bis Shuttle Atlantis starten könnte. Aber ja, der Titel, den sollte ich vielleicht mal erklären, der stammt aus einem Twitpic-Bild, wo irgendwie ein Ausschnitt aus einer afrikanischen Zeitung zu sehen ist. Angeblich aus Uganda, das stimmt aber auch irgendwie nicht. Egal, jedenfalls wurde da der German Außenminister als Chido Fistafilli bezeichnet. Chido Fistafilli. Ist ja auch fast richtig. Und das Intro kommt aus der Fritz-Intro-Kiste und ja, doch kann es. Ja, so. Und ansonsten gibt es ja die fast übliche Dreiteilung, 2 Teile Politik, 1 Teil Tech, inklusive Space-Meldungen und der Mafia. Wobei die Atommeldungen aus Japan diese Woche so wenige, nämlich eine, waren, dass es sich nicht lohnt, da zu sagen, das ist eine eigene Atommeldungsecke. Aber was ihr jetzt hier genau hören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3, Tech, Mafia, Space, in ungefähr dieser Reihenfolge, mit Fanboy-Nachrichten, Neuem von der Mafia, Space-Meldungen vom LHC gibt's ja nichts, sie haben ja Technical Stop gespielt und mehr. 18 Grad, Broken Cloud-Siege, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, milde Grüße. Die 18 Grad wühlen sich wie 18 oder 20 an und der Wind macht 7 bis 22 oder 9 km/h aus dem Westen. Oder was weiß ich. So, da bin ich wieder. Mit der letzten Teilfolge vom Shuttle-Start hoffentlich. Aber geht erstmal los mit Fanboy-Meldungen. Da gab es nämlich einen Heise-Artikel, dass die Pin-Sperre bei iPhone irgendwie trivial umgehbar sei, indem man nämlich ein gesperrtes iPhone nimmt und da per Dock-Connector eine Bootram-Disk reinschiebt, also einen Tether-Jailbreak macht und dann kann man da irgendwelchen Code reinschleusen, der dann auf dem Gerät die Pins einfach brute-forced, was zumindest auf dem in dem gezeigten Video, was irgendwie, glaube ich, ein iPhone 4 war, einigermaßen fix ging und ist also irgendwie alles nicht so unheimlich sicher. Das Einzige, was gegen sowas helfen würde, wenn man dann so ein super kompliziertes Passwort hat, wo dann allerdings das Eingeben auch nicht mehr ganz so trivial ist, wie bei einem numerischen Code. Aber ja. Und da meint Heise jetzt, also das ist irgendwie ganz so böse unsicher. Zu mir dann einfällt, kann sein. Also der Trick bei dem Tether Jailbreak da ist, dass er nämlich auch irgendwie keine Spuren auf dem Gerät hinterlassen muss, weil sobald man das Gerät wieder ausschaltet, ist die über den Draht reingekommene RAM-Disk weg. Flup, keine Anzeichen, dass da irgendwas gewesen ist. Es sei denn, man hat dann selber noch irgendwas geändert. So, das war letzten Freitag eine Meldung. Dann gibt's hier ein Kind-Link. Nämlich die Regeln für In-App-Purchases von wegen, die geänderten Regeln sind jetzt in Kraft getreten. Mit dem 30. Juni war irgendwie die Übergangsfrist beendet. Und es gibt mindestens eine Anwendung, nämlich die Kindle-App von Amazon im Store, wo auch immer noch ganz wunderknusprig einen. Und wenn sie was kaufen wollen, dann klicken sie hier hin, dann kommen sie zu Amazons Webseite, dann können sie da kaufen und fertig. Drinne ist. Und das entspricht zumindest nach allgemein anerkannter Interpretation der aktuellen Regeln nicht den Regeln. wirft dann die Frage auf, muss da jetzt Amazon was tun oder fliegt die App dann irgendwann einfach auf den Store? Die ist groß genug, dass wenn sie aus dem Store flöge, der Aufschrei laut wäre. Andererseits, wenn sie nicht geändert werden muss, ist auch einigermaßen klar, dass das nochmal irgendwie eine offizielle Begründung bedürfen könnte. Aber ja, also es gab auch, was war das, Hulu? Irgendwie so eine nur in US nutzbare App, die hatte vorher immer ein Ja und wenn du noch keinen, also hier so irgendwie hier anmelden. Und wenn du noch keinen Account hast, dann hier Link, um einen kostenpflichtigen Account zu schießen. Die hat den Link einfach entfernt. Aber ja. Und ja, da bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickelt. Also Gerüchten zufolge arbeitet Apple da auch zusammen mit Entwicklern. Hatte ich jetzt irgendwo in der letzten Woche vernommen. Dann gibt es ein Ipdate-Gerücht. Habe ich hier bei MacRumors. Digitimes hat mich berichtet, dass Order rausgegangen seien für die Produktion der nächsten Generation iPhone und iPad, die dann irgendwie im September bis Oktober Zeitrahmen erscheinen könnten. So, iPhone wäre nicht überraschend, sondern im Gegenteil wäre es überraschend, wenn iPhone nicht irgendwie im September-Timeframe angekündigt würde. iPad wiederum ist zumindest nicht offensichtlich, dass da eins kommt, ein neues, aber ja, hat also Digitimes da behauptet. Digitimes, die sind berühmt dafür, dass ihre Trefferwahrscheinlichkeit nicht besonders hoch ist. Das heißt, bei denen ist alles, was sie da an Meldungen raushauen, immer noch in der Kategorie Gerücht. Man könnte auch einen Makaken nehmen und sich selber fotografieren lassen. Aber ja. Und ja, also die sollen da dann irgendwie blablub. According to today's report, the new iPad will likely be thinner and lighter than the current iPad 2 and will support a display resolution of approximately 250 dpi. Also die Gerüchteküche meint dann auch, okay, also das iPad, das wäre dann nochmal eine Spur dünner als das iPad 2. Nicht, dass das iPad 2 irgendwie Grund zu Befürchtungen darlegen würde, dass es zu dick sei, aber ja. Und würde dann auch irgendwie 250 dpi Auflösung fahren, was dann größenordnungsmäßig, ich kenne mich da jetzt ja nicht so aus, aber es könnte locker die doppelte Auflösung sein, was dann effektiv hieße, dass es auch in Retina-Größenordnungen unterwegs wäre. Und ich kann es ja nochmal betonen, aber an Geräten, wo irgendwie groß dran steht Retina-Display, kann ich schlecht vorbeilaufen. Das fällt mir schwer. Aber ja. So, dann ist am Freitag auch ganz offiziell aus Apple rausgefallen Lion Golden Master. Die Bildnummer davon ist 11A511 und für Entwickler verfügbar. Und legt dann nahe, wenn da jetzt keine Fehler mehr drin gefunden werden, dann wird irgendwann in nicht ganz so ferner Zukunft das Ding offiziell auf den Markt kommen für den gigantischen Preis von, was waren es doch gleich, 24 Euro waren es hier, 29 US-Dollar, irgendwie sowas. Wo ich mir auch noch am Überlegen bin, ob ich mir dann irgendwie mal einplane, einen Ausflug mit mindestens dem Air zum AEZ, um dann da das Internet von Apple zu benutzen. Aber ja. Na, also wenn da jetzt keine Fehler mehr drin gefunden werden sollten, keine Showstopper, dann kann das Ding auf den Markt kommen. Wäre allerdings auch nicht wirklich überraschend, also so, dass das jetzt in GM-Status gegangen ist, ja, Timeframe Juli. Wir haben Juli. Von daher, innerhalb dieses Monats ist es angekündigt und ich gehe davon aus, dass es dann auch innerhalb dieses Monats auf den Markt kommt. Aber ja. So, dann ist auch noch rausgekommen, dass irgendwie Leute haben sich die AGBs von Lion angeguckt und festgestellt, huch, da darf man ja bis zu 2 Kopien virtualisieren von und man braucht nicht, wie bei den Vorgängerversionen, gleich die Serverversion, um die virtualisiert betreiben zu dürfen. Ja, also ganz offiziell auch lizenziert. Spannend. Wirft dann die Frage auf, okay, wofür könnte man das denn so alles missbrauchen? Gebrauchen, Entschuldigung. Dann gab es ein Air-SSD-Gerücht, nämlich aus diversen Quellen. Hier habe ich einfach mal von Boy Genius geklaut. Das japanische Blog makotakara.jp hat von Teilemachern aus Asien behauptet, dass Apples nächstes MacBook Air Super Speedy 400 Mbps NAND Flash Storage Chips verwende. Also irgendwie nochmal schnellere SSD-Chips. Ob das dann nochmal eine signifikante Beschleunigung darstellt, weiß ich nicht, weil was mir halt auffällt ist, also gut, inzwischen fällt es mir nicht mehr auf, aber was mir aufgefallen ist, als ich mich dann entschieden habe, so ein Air unbedingt haben zu wollen, dass scheiße, sind die schnell. So, ob da jetzt irgendwie nochmal eine Geschwindigkeitsverbesserung rauszuholen ist, wenn man da schnellere Chips reinbaut, keine Ahnung. Das müsste man dann gegebenenfalls zum Beispiel mal in einem Laden überprüfen. Na, das ist ja das Schöne beim Apple Store, da kannst du die Geräte ja befingern. Aber ja, also das soll dann alles irgendwie doll viel schneller sein und was weiß ich. Blub. So, gab's am Montag. Dann gab's ein 15-Millionen-Gerücht, dass nämlich Pegatron Technology den Auftrag zur Fertigung von 15 Millionen iPhones der nächsten Generation, Auslieferung September 2011, erhielt. Und das wäre dann das iPhone 5, was keine größeren Updates gegenüber dem iPhone 4 enthielte und für September angekündigt wäre. Das Problem ist, also ich habe hier iPhone-Block genommen und das Problem, schreibt er da, ist DigiTimes. Dessen Vorhersagegenauigkeit schwankt enorm. Um es mit den Worten von Apple Insider zu sagen, it should be noted, however, that DigiTimes has an uneven track record with Apple predictions, though its accuracy improves slightly when reporting on manufacturing contracts. Also die sind halt einfach schlicht und ergreifend völlig schwankig. Da kannst du haben, dass es stimmt, kannst du haben, dass es völlig Blödfug ist. So, von daher, ja, und dann gab es auch irgendwo eine zweite Quelle, die hatte dann nochmal irgendwas Millionen und dann sind sie dann zusammen auf 40 Millionen für ein Quartal gekommen. Allerdings so beliebt war noch kein iPhone vorher und die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Generation iPhone so gigantisch überzeugende Fähigkeiten hat, dass das gleich im ersten Quartal so oft verkauft wird wie die ersten paar Generationen im ganzen Jahr, nicht sehr wahrscheinlich, aber ja. So, am Mittwoch habe ich mir dann einfach mal Jailbreak Me hier reingeklebt. Es gibt mal wieder, oder es gibt immer noch, die Seite jailbreakme.com. Ist auch nicht wirklich dolle überraschend. Da war früher TM mal irgendwie ein Jailbreak mit irgendwie einer Fracht-mich-mal-OS-Version, wo man einfach nur die Seite aufsucht, dann da irgendwie da seine Dingens antappt und dann holt er sich irgendwie eine PDF-Datei aufs Gerät, versucht die anzuzeigen und schwupp ist er aus dem Jail draußen. Sowas Ähnliches gibt's jetzt auch. Und das BSI hat jetzt auch schon gewarnt, ha, böse, ganz doll böse. Apple hat ganz offiziell reagiert, ja, wir haben den Bug mitbekommen und wir arbeiten schon dran und in einer der kommenden Betriebssystemversionen wird er beseitigt. Was dann die Frage aufwirft, ist es ein 4.3.4 oder müssen wir bis 5 warten? Ja, bis 5 warten müssten, hieße effektiv, dass es bis September dauern würde. Ich habe mir dann auch einfach mal den Spaß gegönnt, das habe ich dann gestern mal gemacht. Hab dann mal das 4er iPhone als Internetzugang für den Retina iPod Touch genommen und hab gesagt, so, und jetzt machst du mal einen Jailbreak. Und siehe da, funktioniert. Es funktioniert also auch mit einer nicht gar so schnellen Internetverbindung. Aber ja, also ja, da kann man sich dann irgendwie jailbreaken lassen. Ich habe einfach dann beschlossen, also irgendwie andere Geräte außer dem Touch nehme ich da aber nicht. Und funktioniert irgendwie für 4.3 oder 4.2 für die Verizone iPhone 4s. Also für die jeweils aktuellste Version der aktuell auf dem Markt verfügbaren Geräte inklusive iPads funktioniert's. Angeblich. So, dann gibt's ein vorläufiges App Store Urteil. Apple ist nämlich mit dem Versuch gescheitert, dem Online-Händler Amazon per Eilverfahren die Nutzung des Namens Abstoro ohne Leerzeichen für dessen Software-Plattform verbieten zu lassen. Die zuständige Richterin lehnte am Mittwoch den Antrag auf einstweilige Verfügung ab und setzte eine Gerichtsverhandlung auf Oktober 2012 an. Apple habe nicht beweisen können, dass die Namensähnlichkeit mit seinem App-Leerzeichen-Store mit Programmen für iPhone und iPad zu Verwirrungen bei Verbrauchern führe, begründete sie ihre Entscheidung unter anderem. Zugleich widersprach die kalifornische Richterin aber auch der Ansicht von Amazon, der Begriff App-Leerzeichen-Store habe sich inzwischen so fest für die Bezeichnung von Software-Vertriebsplattformen eingebürgert, dass er von allen genutzt werden könnte. Amazon hatte unter dem Namen App Store mit ohne Leerzeichen eine Download-Plattform für Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android gestartet und war im März von Apple verklagt worden. Apple hatte seinen App-Leerzeichen-Store mit Programmen für iOS-Geräte Mitte 2008 gestartet, ja mit dem 3G, und die Markenrechte an dem Namen beantragte. Die US-Patentbehörde gewährte sie bereits, allerdings geht Konkurrent Microsoft gegen die Entscheidung vor. Ja, Oder anders ausgedrückt, da gibt es irgendwie jetzt ein vorläufiges Urteil, was dann da im Wesentlichen sagt, okay, also Amazon kann das Ding erstmal weiter so nennen. So, dann gab es gestern noch eine WSJ-Berüchteküche. Das Wall Street Journal hat dann nämlich eine neue Lieferung iPhone-Gerüchte gebracht. Und zwar hatten sie vorher behauptet, dass das nächste iPhone dünner und leichter als das iPhone 4 sei. Während das iPhone 5 oder 4 ist, damit gerüchtet wird, dass es eine 8-Megapixel-Kamera featuren würde und fast sicher den gleichen A5-Prozessor wie das iPad 2 hätte, ist es ansonsten einigermaßen wahrscheinlich, dass es größtenteils gleich ist zum iPhone 4, weil es auch irgendwie keine erkennbaren Gründe gibt, da signifikant was von zu ändern. According to a person briefed on Apple's product plans, Apple initially planned to launch the next iPhone during the summer. Also angeblich, irgendjemand, der es wissen sollte, behauptet, dass Apple eigentlich geplant hätte, im Sommer mit dem nächsten iPhone auf den Markt zu kommen, aber es hätte dann irgendwelche Verzögerungen gegeben. The device wasn't ready and was pushed back to September. Dieselbe Person behauptet, Apple arbeite an einer billigeren iPhone-Version mit einer Kante-zu-Kante-Bildschirm. Das interessanteste Gerücht behauptet, dass das 2012er iPhone ein Major Redesign wäre und einen neuen Weg, das Gerät zu laden enthielte. Was dann dahingehend interpretiert wird, ja, da gibt es ja so induktive Ladeverfahren. Die gibt es ja auch auf anderen Telefonen schon seit gefühlten Ewigkeiten. Das iPhone halt nicht. Und wenn es dann auch noch ein induktives Laden gäbe, dann könnte man ein Gerät haben, was tatsächlich irgendwie ans Kabel nur noch zu seltenen Ausnahmefällen ran muss. Na, weil also mit iOS 5 kommt ja schließlich Sync über die Luft. Und wenn das Laden auch noch über die Luft passiert, dann gibt es fast gar keinen Grund mehr, da irgendwas ans Kabel ranzuhängen. Aber ja. Und die meinen jetzt, dass irgendwie, hatte ich jetzt auch gehört von wegen, This Is My Next hat er das gemeldet, genau, dass im September ein iPad HD für Profis auf den Markt käme und ein dünneres iPhone 5. Und dass es da so irgendwie zwei verschiedene Gerüchte gibt, von wegen sieht genauso aus wie ein iPhone 4 und sieht ganz und gar nicht aus wie ein iPhone 4. Das läge daran, dass ja die Innereien eines dünneren iPhone, nächste Generation, nennen wir es mal 5, auch durchaus mal zum Testen in eine iPhone 4 Hülle reinpassen würden. Da ist da halt irgendwie Luft. Aber reinpassen tun sie, wenn sie weniger sind. Und dass es deswegen Geräte mit den Innereien vom iPhone 5 gäbe, die allerdings in der Hülle von dem iPhone 4 unterwegs waren fürs Testen. Und irgendwie iPad HD mit retinierter Auflösung, aber irgendwie gerichtet an Profis. Ob es stimmt, keine Ahnung. Könnte auf jeden Fall, also die Erklärung, dass es ein dünneres iPhone gäbe, dass es allerdings zum Testen zwischendurch in iPhone 4 Hülle gezwungen worden wäre, wäre auch nicht völlig illusorisch. Allerdings wäre es ein bisschen komisch insofern, als zumindest beim zweiten und dritten iPhone Apple ja darauf bestanden hat, die Hülle identisch zu halten. Was ja jetzt auch der Grund ist, warum ich das 3GS in der Otterbox vom 3G mit der SIM vom 3G durch die Gegend tragen kann. Das macht einfach mehr Sinn. Aber ja, so genau, das an Apple-Gerüchten. Dann gibt es ein Neues von der Mafia. NDR-Schleim. NDR-Intendant Lutz Marmor hatte den Verlagen im Streit um die App zur Tagesschau die Hand entgegengestreckt, schreibt Heise. Eine Tagesschau-App wird das Geschäft der Verlage nicht beeinträchtigen, sagte er am heutigen Samstag bei der Jahrestagung der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche in Hamburg. Die App sei nicht mehr als ein weiterer Ausspielweg für Inhalte, die die ARD ohnehin produziere. Die Klage der Verleger habe das Interesse noch einmal deutlich steigen lassen. Frau Streisand? Hubschrauber. Womit ich dann in jeder Teilfolge ein Motorflugzeug oder Hubschrauber verstaut hätte. Gegen die Tagesschau-App für Smartphones und den Tablet-Computer iPad klagen 8 Zeitungsverlage. Wieso klagen die eigentlich nur gegen die Version für die i-Geräte? Es gibt genauso eine Version, die dieselben Inhalte enthält für Androiden-Betriebssystemgeräte und für BlackBerry auch. Warum klagt man gegen die für die i-Geräte? Weil das wahrscheinlich der einzige Markt ist, wo man ernsthaft Geld verlangen kann für die Inhalte. Ist aber nicht so, als wären dieselben Inhalte, die ja angeblich, wenn es die Inhalte doch seien, die da das Gefährliche seien, dann erklärt sich nicht, warum dann die Inhalte von einem anderen Gerät aus betrachtet, aber kein Problem darstellen sollen, ne? Also, ne, die Verlage halt. Ja, und da meinte er, ich würde es begrüßen, wenn die Verleger bei allen notwendigen Auseinandersetzungen mit uns gemeinsam versuchen würden, Journalismus und Informationskompetenz im Dienste der Demokratie zu stärken, als gegen uns zu arbeiten. Weil wir haben mehr Gemeinsames als Trennendes. Versucht er sich einzuschleimen. Also, wenn es nach mir geht, könnt ihr jede Form von Zusammenarbeit mit Zeitungsverlegern, die der Meinung sind, dass ihr aber böse seid, einstellen. Aber es geht nicht nach mir. So, dann gibt es Spiegeltransparenz. Habe ich bei Fefe gefunden. Ach ja, die angespannte wirtschaftliche Lage und so, da müssen alle sparen, auch Spiegel TV. Das war jedenfalls die Begründung für angekündigte Entlassungen bei denen und es sind wohl auch einige Auftragsarbeiten weggefallen. Da passt das ganz und gar nicht ins Konzept, wenn ein Account namens 2011 Leaks eine interne Rundmail mit den Gehältern von 17 Führungskräften herumschickt. Die Gehälter liegen zwischen 160.000 und 300.000. Also wirklich, da lässt sich der Spiegel einmal auf Transparenz und Offenheit ein. Und so wird es ihnen gedankt. Da gab es jetzt doch gerade eine Einmeldung, oder? Ich kann eigentlich abwarten. Die Einmeldung müsste ja auf dem 3GS auch noch landen. Also wenn es denn eine Einmeldung gab. Ja. Quark, Quark. Nee, gab es nicht. Das iPhone 4 hat keine Einmeldung, damit gab es keine Einmeldung. Dann gibt es hier noch den Brüll-DV, Berlin-DPA. Die Zeitungsverleger dringen mit Klage gegen Google und die Tagesschau-Apps. Auf eine Reform der Mediengesetze. Bund und Länder müssten die ungebremste Expansion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stoppen. Die kostenlose Tagesschau ab sei ein staatlich finanziertes Presseprodukt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Dämlicher Zeitungsverleger Dietmar Wolf. Die mit Gebühren finanzierten Gratis-Apps seien Killer für ein digitales Geschäftsmodell der Presse. Frage ich mich, wo ist da der Nachrichteninhalt an der Nachrichtenmeldung? Der BDZV verkündet alles doof. Nur unsere bezahlten Anwendungen mit unseren bezahlten Meldungen sind Qualitätsjournalismus, was wir zum Beispiel dadurch überweisen, dass in der Süddeutschen Zeitung der Herr Döpfner ein, nennen wir es mal, Interview abliefern durfte, wo ihm genau die Themen, die er loswerden wollte, in Form von Fragen vor die Füße gelegt wurden und nicht eine einzige kritische Nachfrage gestellt wurde. Und das nennen wir dann Qualitätsjournalismus, ja? Das nenne ich Bullshit. Na, und hier bei der dpa-Meldung frage ich mich, wo ist jetzt hier die Nachricht? In der Meldung. Ja, der bunte Dämlicher Zeitungsverleger hat den Knall noch nicht gehört. Das durfte allerdings auch schon länger bekannt sein, von daher, ja. Motorflugzeug. Dann halten US-Behörden sich jetzt weltweit für zuständig, wenn es um die Verfolgung von Copyright-Verletzungen geht, schreibt Fefe, weil die im Ausland auch DNS benutzen und das gehört ja den Amis. Finden sie, zumindest .com und .net. Bonnet geht davon aus, dass Websites mitsamt ihren Betreibern unter die US-Rechtsprechung fallen, weil sie das DNS-System in den USA benutzen. Also eine .com oder .org TLD führen. Das sei die einzige Verbindung, die notwendig ist. Und man gehe auch weiterhin gegen Websites vor, die nur Linklisten anbieten. Freedom of what? War doch gleich irgendwie bei euch ein Amendment? Ich bilde mir ein, dass es da irgendwie ein Freedom of Dingens Speech gäbe, ne? Also, ganz offensichtlich ist das mit Meinungsfreiheit, Freedom of Speech in USA, was ich eigentlich für, das ist bei denen so fundierter Grundlage, dass die nie und nimmer auf die Idee einer Zensur kämen. Wie sag ich's jetzt? Das ist offensichtlich nicht wahr. So, dann gibt's in der FDP einen Leistungsschutzrechtsgegner, nämlich der liberale Netzpolitiker Jimmy Schulz, hat sich gegen die von Schwarz-Gelb im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausweitung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet ausgesprochen. Die Politik dürfe nicht misslungene, nicht mehr funktionsfähige Geschäftsmodelle subventionieren, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete in einem Interview mit der Initiative gegen ein Leistungsschutzrecht, Igel. Niemand zwinge die Verlage, ihre Inhalte gratis ins Web zu stellen, führte das Mitglied der parlamentarischen Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft aus. Das könnten sie auch bleiben lassen, wenn sie also deren Weiterverwertung nicht zustimmen. Na, plus es wäre auch trivial möglich, die Inhalte zwar kostenlos ins Internet zu stellen, aber die böse, böse Suchmaschine Google auszusperren. Na, die böse, böse Suchmaschine Google, die kann man einfach davon abhalten, die Seiten zu besuchen. Und man muss dann auch nicht mal mehr irgendwie technisch Verbote hinlegen, es ist eine Textdatei. Und wenn man nicht weiß, wie man so eine Textdatei macht, naja, also ich meine, das kann man sich erklären lassen. Da gibt es Leute, die sich mit sowas auskennen. Bundesjustizministerin Sabine Leutheisser-Schnarrenberger erklärte jüngst, dass gewerbsmäßig genutzte und automatisiert erstellte Überschriften nebst kurzer Textanrisse in Form sogenannter Snippets bezahlt und über eine Verwertungsgesellschaft abgerechnet werden sollten. Eine entsprechende Regelung werde Teil des dritten Korps der Urheberrechtsreform sein. Schulz hält nichts von diesem Vorhaben. Er verstehe zwar gut, dass die Verlage hier ihre Fälle davonschwimmen sehen, erklärte der Parlamentarier. Er glaube aber nicht, dass eine Lösung mit einem nationalen Alleingang herbeizuführen sei. Derzeit kenne kein anderes Land der Welt eine solche Regelung. Snippets können frei verwendet werden, erklärte Schulz seine Bedenken. Dies habe der Bundesgerichtshof entschieden. Er sehe keinen Bedarf, dies über die Einführung eines Sonderrechts für Zeitungs- und Zeitschriftenverleger zu ändern. Die Nebenwirkungen wären fatal, betonte der Liberale. Links sind das Rückgrat und Erfolgskriterium des World Wide Web. Wenn plötzlich dafür Geld verlangt würde, wäre das Web in seinen Grundfesten erschüttert. Der Vorstoß ginge Schulz zufolge auch nach hinten los, wenn Google etwa auf die Verlinkung deutscher Presseerzeugnisse verzichten würde, um die Abgaben zu umgehen. Dann finde die entsprechenden Texte ja kaum einer mehr. Oder der Markt suche sich eine Alternative und verlinke sie dann über eine, etwa über Österreich. Die Initiative würde so kaum zum Erfolg führen und auch nicht zu irgendwelchen Geldflüssen. Schulz schlägt im Gegenzug vor, den Umgang mit immateriellen Gütern in der digitalen Welt grundsätzlich neu zu regeln. Wir müssen darüber nachdenken, wie kommen diejenigen zu einem fairen Ausgleich, die schöpferisch tätig sind, und diejenigen, die den Ausfluss dieser schöpferischen Tätigkeit konsumieren, meinte der Politiker. Ich bin völlig baff gewesen, als ich das Ding gelesen habe und dachte so, huch, in der FDP gibt es einen Menschen, der tatsächlich verstanden hat, dass das Internet nicht rechtsfreier Raum und allen Übels ist und was, huch, ein Leistungsschutzrecht-Gegner in der FDP, der es wagt, SLS da Kontra zu geben. Ich bin total fasziniert. Aber ja, also der Mann ist mir mit dem Interview da so spontan, naja, vielleicht nicht sympathisch, aber zumindest weniger unsympathisch geworden. So, dann gibt es hier noch Wikiwatch. Mitarbeiter der Arbeitsstelle Wikiwatch an der Europa-Universität Viadrina sehen sich mit Manipulationsvorwürfen konfrontiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ hatte am Wochenende über Indizien berichtet, dass aus dem Umfeld des Wikiwatch-Initiators Wolfgang Stock mehrere Wikipedia-Einträge in Verbindung mit einem Pharmaunternehmen in firmenfreundliche Richtung optimiert worden sein sollen. Stock weist die Vorwürfe natürlich zurück und kündigt rechtliche Schritte gegen die Zeitung an. Die FAZ hat den Artikel inzwischen aus ihrer Online-Ausgabe entfernt. Allerdings konnte man den dann kurze Zeit später im rechtsfreien Internet noch besehen. Hust. Ein anonymer Wikipedia-Nutzer hatte zuvor Artikel zu Pharma-Themen dokumentiert, in denen es unter anderem zu auffälligen Änderungen in Verbindung mit der Markteinführung eines Insulinpräparats gekommen war. Dabei soll auch ein Account eine Rolle spielen, der Wolfgang Stock zugeordnet wird. Also entweder ist der Mann gehackt worden oder der Mann ist zu dämlich, seine Propaganda da zu lassen, wo sie hingehört, nämlich zu Hause. So, das 3G ist jetzt eigentlich wieder Balken und keine Zahlen. Fällt mir gerade so auf. FAZ-Autor Jörn Wittgewitz warf dem Projekt deshalb eine Grenzüberschreitung vor. Es bedarf einer speziellen Auffassung von Forschung, um die Qualität der Einträge bei Wikipedia eigenhändig zu optimieren und in demselben Projekt die Güte der Artikel statistisch zu bewerten. Na, also auf der einen Seite zu sagen, ja, wir gucken und wir bewerten und da ist böse. Und auf der anderen Seite da schreiben drin rumzuhantieren, vorausgesetzt die Vorwürfe sind nicht falsch, dann wirft das Fragen auf. Aber ja. So, dann gab es beim ZDF einen Blackout. Wegen einer technischen Störung ist die Übertragung der TV-Programme am Nachmittag rund eine halbe Stunde unterbrochen gewesen. Bei den Zuschauern blieben die Bildschirme schwarz, es gäbe Probleme mit dem Strom, sagte ein ZDF-Sprecher. Betroffen waren neben der ZDF-Senderfamilie auch die Ausstrahlung von Dreisat und des Kinderkanals Kika am Sonntag. Ja, ich meine, Wochenende Fernsehen gucken soll man eh nicht, macht doof. So, und dann gibt es Neues vom Space. Der Crew-Einflug ist nämlich am Montagabend, Dienstag gewesen. Da ist die STS-135, STS-135 Crew Richtung Florida geflogen. Die wohnen ja ansonsten irgendwie da in Texas, in der Nähe vom Houston Control Center. Und dann sind sie aber nach Florida geflogen, zwecks Quarantäne und so weiter. Dann gibt es hier mal eine Countdown-DPA-Meldung. Der finale Countdown für die amerikanischen Space Shuttles läuft. In die US-Raumfahrtbehörde NASA begann die Uhr zum letzten Flug der berühmten Raumfähren herunterzählen zu lassen. Geht alles nach Plan, soll die Atlantis am Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida zur internationalen Raumstation ISS abheben. Allerdings droht mit düsteren Wetteraussichten eine Verschiebung um Stunden oder gar Tage. Stunden sind schon mal gar nicht drin, weil das früheste Target ist knappe 24 Stunden später. Weil die ISS halt nur einmal am Tag in genau dem Winkel, den sie gerne hätten, über Florida kommt. Und weil das halt so ist, man da halt schlicht und ergreifend... Ach guck, hier spricht jetzt wieder Zahlen. Ich guck gerade mal. Tank ist voll. Also Tanking gab es das Go. Und ja, sieht so aus, als gäbe es da Stand jetzt bis aufs Wetter keine Probleme. Und das Wetter, da haben sie immer noch die dumme Hoffnung, dass sie das hinkriegen. Ach komm, kaum gehe ich in den Outliner, hat er da wieder das Dingens gewechselt. Das kann doch nicht sein. Der Outliner macht doch hier nicht die Dings. Naja, egal. Also auf jeden Fall, heute ist... planmäßiger letzter Shuttle-Start überhaupt ever. Also STS-135 Atlantis OV-104 soll heute 17:26 und ein paar gequetschte Sekunden starten. Stand jetzt sieht es da wettermäßig noch nicht gut aus und sie haben auch nur 30% Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter zum Startzeitpunkt mit einem Start agrieren könnte. Und irgendwo hatte ich jetzt auch schon gelesen, dass wenn sie nach T-4 Stunden erst in den Abbruch reinrennen, sie darauf vertrauen würden, dass sie dann gleich 48 Stunden scrubben und dann erst am Sonntag wieder versuchen. Ich will ja auf jeden Fall nur live zugucken. Was effektiv heißt, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, solange wie der Shuttle-Start in der Pipeline steckt, davon ausgehe, dass ich jetzt gleich, wenn ich mit den Aufnahmen fertig bin, ganz schnell nach Hause düse und mich dann erstmal mit dem Livestream vergnüge. Aber ja. So, dann gibt es hier aber noch Handvoll Meldungen, nämlich Google haftet nicht. Der Internetdienstleister Google haftet laut einer Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg nicht für die Inhalte von Suchergebnissen, den sogenannten Snippets. Er sei für jeden verständigen Nutzer offenkundig, dass es gerade nicht Sinn und Zweck einer Suchmaschine ist, eigene Äußerungen aufzustellen, sondern dass ihr nur die Nachweisfunktion für das Auffinden fremder Informationen zukomme. Entschied das Gericht mit einem Heise Online vorliegenden Urteil vom 26. Mai. Es beendete damit einen 5 Jahre andauernden Rechtsstreit. Geklagt hatte der Geschäftsführer eines Unternehmens für die Vermittlung von Kapitalanlagen, über die im Internet mehrfach behauptet wurde, es betreibe Schrottimmobilien. Dieser wollte per einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg erreichen, dass Google nicht mehr 4 Suchergebnisse aus einem Online-Finanzforum anzeigt. Und das OLG, das Oberlandesgericht, wo ja die Leute mit ein bisschen Verstand sitzen, hat geurteilt, Google ist aber nicht verantwortlich. Was mir nur einfällt, ja, sollte das nicht einigermaßen offensichtlich sein, aber offensichtlich nicht. So, dann gab es eine Awesome-Meldung. Facebook hatte irgendwie am Mittwochabend Pressekonferenz und was haben sie so Awesomes vorgestellt? Naja, es gibt jetzt irgendwie eine Skype-Einbindung, die nur unter Windows funktioniert. Und vielleicht noch beim Mac, auf gar keinen Fall, aber bei Linux. Und die ist jetzt so awesome. Ich warte immer noch drauf, dass mir immer irgendwann jemand mal einen Google Plus Invite zukommen lässt. Weil inzwischen habe ich da jetzt auch Berichte drüber gelesen und die sind alle total begeistert, wie großartig Google das doch gemacht hätte. Und wenn das doch so großartig ist, dann will ich das auch zur Kenntnis nehmen können. Facebook Schmeißbook. So, und dann habe ich mir hier noch den MPS-Nachklapp hingeklebt. War ja letztes Wochenende, hatte ich auch groß angekündigt. Und auch groß mit Musik vorbereitet. Und ja, ich habe da noch ein bisschen Musik. Letztes Wochenende Bahrenfelder Trabrennbahn. An sich, Giesbert als Wetterfrosch ist eine völlige Versagerpfeife. Der hatte nämlich angekündigt, ja, es wird nicht heiß, Jubel, Jubel. Was ihm da irgendwie nicht aufgefallen ist, sind die Regenvorhersagen. Die hatte ich ja letzte Woche auch schon im Podcast. So von wegen, wie viel 90% Regenwahrscheinlichkeit? Wie viele Zentimeter Regen? Ach du Scheiße. Und so kam es dann auch. Am Samstag ist es nämlich eklig nass geworden. Was mich aber erstmal nicht davon abgehalten hat, da überhaupt hinzufahren. Und dann war es aber eklig nass. Eklig nass, was effektiv hieß, dass sogar Technikspielzeug den Geist aufgegeben hat. Also der Zoom H2, mein für Bühnenaufnahmen zertifiziertes Aufnahmegerät, der kleine, der hat zwischendurch mehrere Male, so irgendwie 3 Dateien waren es am Ende, eine habe ich zwischendurch weggeschmissen, also mindestens 4-mal ist er beim Aufnehmen mittendrin klack ausgegangen. Hat sich dann zwischendurch auch geweigert, wieder anzugehen. Den Fotoknips hat es auch total zerlegt. Und was dann auch noch Unangenehmes war, Saltatio Mortis Set 3, wo ich eigentlich den Prometheus haben wollte von ganz am Ende. Da haben sie irgendwie relativ spontan erstmal zu früh angefangen und sind dann nach 4 Titeln oder so haben sie dann geendet. Lag allerdings, habe ich dann hinterher rausgekriegt, vermutlich daran, dass irgendwie der Endetermin nochmal vorgezogen wurde. Ja, so, Sonntag war das Wetter dann immerhin ein bisschen besser. Da habe ich dann, kamen dann die Schotten auf mich zu und haben gesagt, sie wollen aber nicht veröffentlicht werden. Na, also hier Shore Patrol. Ja, ach, wisst ihr. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal zur Kenntnis. Ne? Und Rapalje hat dann aber gemeint, aber wir schon. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die Traditionals spielen, da kommt dann auch so jemand wie GEMA nicht mehr hinterher. Und dafür haben die Rapalje-Jungs mir dann auch gleich den Gefallen gemacht und kamen gleich im ersten Set Malinga versteckt. Hatte ich mir gewünscht. Habe ich jetzt also auch nochmal in einer ordentlichen Audioqualität. Ja, dann hier der H2, der hat am Samstag halt aufgegeben. Sonntag hat er dann den ganzen Tag durchgehalten. Sonntag früh war allerdings auch noch immer irgendwie struwwelig. Also der mag einfach nicht mehr nass werden. Whatever. Fotoknips hat den Geist aufgegeben. Und dann gab es hinterher auf der Heimfahrt, so da irgendwie 3 Stationen mit dem Bus, habe ich das iPad rausgeholt aus der Tasche und plumps ist es runtergesegelt. Hat sich dann zwar nur das Glas, aber trotzdem verletzt. Naja, okay, da habe ich mir dann unterwegs noch in der Bahn gleich einen Termin an der Genius Bar geschossen und bin dann Montag, statt irgendwie mit dem Auto zur Arbeit und wieder zurückzufahren, gleich mit den Öffis und dann hinterher in Poppenbüttel aufgeschlagen und habe dann mal ein iPad 2 Replacement für kostenlos bekommen. Immerhin das. So, und ja, das war das Wochenende. Ich habe schon mal entspannendere Wochenenden gehabt. So, was mir dann auch aufgefallen ist, so der Montag, das fand ich dann alles irgendwie insgesamt so überhaupt nicht mehr lustig. Ich weiß auch nicht, da sollte ich mir irgendwie für September noch was vornehmen. Weil im September, wenn dann die Mittelaltermarktsaison endet, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz ordentlich auf meine Stimmung schlägt. Immer vorausgesetzt, ich habe die blöden Tropfen dann noch, dann wird es echt richtig fies eklig. Aber ja. So, und dann kommen wir zu einem Stück Musik. Was ich, sagen wir mal so, das hatte ich eigentlich nicht auf dem Zettel, dass ich das irgendwie so faszinierend finden könnte. Aber ja, nämlich vom Bahrenfeld, Sonntag, 17.19 Uhr. Ich habe dann auch hinterher noch rausgekriegt, wie es heißt. Nämlich Dunmore Lassies von Rapalje, 4 Minuten 1 lang. Vorher hatte ich das eigentlich nur als Flötenstück im Podcast. Und da habe ich irgendwie, also da war ich selber total überrascht, wie ich persönlich drauf reagiert habe. Hust. Ein bisschen was hört man im Hintergrund. Aber ja. Meine Vermutung ist, dass der Titel einfach deswegen so reinhaut, weil ich den zwischendurch einmal als OP-Musik nominiert hatte, bis ich dann die finale OP-Musik-Liste letztes Jahr irgendwann gebaut habe, wo ich jetzt auch am überlegen bin, ob ich die nochmal irgendwie neu baue, ob es da irgendwie Titel gibt, die da mehr reinpassen wollen oder so. Aber ja, also den gibt es jedenfalls dann in die Ohren, gefolgt von den Walmart-Geiseln von The Onion in 2 Minuten 27. Ja, die haben da alle nie eingekauft und die waren da nur zufällig. Ja, nehme ich zur Kenntnis. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder, meine Güte, jeep der laut, was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wir haben jetzt übrigens 12.03 Uhr. Die 12 Uhr habe ich gar nicht wahrgenommen. Egal. Dann für den Fall, dass irgendjemand von euch sich noch wünscht, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen. Die Statistiken spinnen übrigens schon wieder. Ich habe für Teil 3 definitiv mehr als einen Download gehabt. Aber ja, also für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollen könnt, zukommen lassen wollt, so rum, könnt ihr mir zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de, Compod 272 Teil 3 ist es hier, geben oder mich @kompot antwittern oder mir unter compiblog@googlemail.com eine Mail zukommen lassen oder was weiß ich. Gibt da bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. Warum züngt der jetzt so ewig? Egal. Und dann sage ich viel Spaß mit den Dunmore Lassies. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Just joining us, a tense standoff continues at a Walmart in Dearborn, Michigan, where a gunman has taken at least 20 people hostage. The police received this 911 call from inside the store 1 hour ago. There's a man shooting at Walmart. I don't normally shop here or anything. I just ran in real quick to get a couple things. We're joined now by Brian Scott, who's standing by outside the Walmart parking lot. Brian, what do we know about this situation? We know the suspect is a white male in his 40s who drew a gun on security guards after being caught shoplifting a pair of pants. Okay. He's also refused to communicate with police other than to just hold up a sign stating that the pants were not Walmart brand. Friends and family members of some of those trapped inside have begun gathering outside the store, Brian? Yeah, that's right. Yes, I talked to this woman just minutes ago. My sister Ellen is in there. She's not shopping. She's shopping for a vacuum cleaner. I mean, where else are you supposed to get a vacuum cleaner? Andrea, the gunman has reportedly corralled all the hostages into the back of the Walmart near the TVs, which they apparently sell there. I wouldn't know. No, me either. But I understand that the police tried negotiating with the gunman to at least move the hostages to Crate and Barrel next door. They had been. Ultimately, though, the Crate and Barrel saying they couldn't accommodate them. They said they just didn't think the Walmart shoppers would be comfortable in their store. But now police are working to get them into the Best Buy down the road. Okay, I mean, that wouldn't be nice or anything, but at least it would be a step up. Obviously, yeah. Police also working on another plan to get the gunman to release a couple of hostages in exchange for having the media refer to him as the department store shooter or men's section gunman instead of Walmart shooter. Okay, Brian, now, is anyone there right now? Actually, Andrea, I'm going to cut you off right now. Apparently a single hostage has just been released. No, I was just shopping over at the shoe store. I must have hurt myself getting shoes. Okay, hopefully she's getting medical attention. Absolutely. Brian Scott, thank you so much. We're going to be checking back with you as soon as there's more information available. And just to be clear, I'm only here because of the hostage situation. That's right. The Walmart Corporation released this statement on their website earlier in the hour saying, "We are deeply concerned for the safety of our Dearborn customers and staff. And for the record, the Public Relations Department of Walmart has a nice office. It's not like we work out of one of the stores. Most of us haven't even been to a Walmart in years." Moving on, Brazil was snubbed at the International Ass Festival this year.